Ja, dann schön erstmal, dass so viele echt hierher gekommen sind. Wir haben leider keine Mikros. Ich hoffe, es können uns alle verstehen. Wenn nicht, dann signalisiert uns das irgendwie, wenn wir zwischendurch zu leise werden sollten. Ich würde noch mal ganz kurz die Referenten vorstellen. Das ist hier Daniel Gösch, der hat Philosophie und Germanistik in Siegen studiert, eine Promotion auch verfasst dann zu Lukács und der Eigenart des Ästhetischen in Duisburg-Essen. Arbeitet im Moment als Gewerkschaftssekretär und sofern er Zeit findet, beschäftigt er sich viel mit marxistischer Philosophie und Fragen der Ästhetik. Und vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, wird Daniel vor allen Dingen die Position vertreten, dass Arbeit im Prinzip die Basis von aller Gesellschaftlichkeit ist, der menschlichen Geschichte, und dass diese Aneignung der Natur auch die Grundlage überhaupt für menschliche Gesellschaften überhaupt darstellt und deswegen etwas ist, was sich eben durch die Geschichte zieht. Er wird das nochmal spezifizieren, falls ich was falsch gesagt habe, ich auch korrigieren, hoffentlich. Dass also die Arbeit im Prinzip das Wesen der Gesellschaftlichkeit überhaupt ist. Das kritisiert so ein bisschen dann, oder sehr grundlegend, Ernst Lohoff. Er hat Soziologie studiert und ist einer der Gründerväter der Theoriezeitschrift Krisis, derzeit als vogelfreier Publizist, wie ich aus seiner Unrast-Verlagsbeschreibung entnehmen konnte, unterwegs und Autor von dem Manifest gegen die Arbeit, was er hier auch mitgebracht hat. Also streng genommen Mitautor, also wir haben das zu dritt geschrieben. Genau, und wer Interesse hat, kann bestimmt davon ein Exemplar am Ende auch bekommen. Und die Position wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass Arbeit ein Spezifikum ist der kapitalistischen Gesellschaft und auch nur dafür gültig ist, weil sich die Frage stellt, ja, was konstituiert eigentlich eine Gesellschaft, und das ist eben nur im Kapitalismus die Arbeit selber, die dort formbestimmt ist. Sonst ist eben die Produktion durch, was weiß ich, kulturelle, religiöse, politische oder andere Dinge strukturiert, aber es ist nicht die Arbeit selber, die formbestimmt ist. Und deswegen gibt es eine gewisse Differenz zwischen Arbeit und Produktion im Allgemeinen, die vielleicht Daniel nicht so sehr machen würde. Ernst. Wir hatten uns das so gedacht, dass jeder von euch quasi 15 Minuten jetzt seine Position mal vorträgt, dann 5 Minuten nochmal Zeit ist, auf den jeweils anderen zu reagieren und wir dann in eine Diskussion über die Fragen, die Joel auch schon angerissen hat, kommen, bestimmte Sachen nochmal vertiefen können und dann so nach circa einer Stunde eine Pause machen, wahrscheinlich so 15 Minuten. Und dann nochmal quasi für euch alle auch den Raum öffnen, dass wir nochmal alle zusammen in die Diskussion kommen können. Und damit würde ich jetzt einfach dir, Daniel, das Wort geben. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die einleitenden Worte. Ich gehe einfach direkt mal in medias res und um mich dem Begriff der Arbeit zu nähern, wie ich ihn verstehe, beginne ich mit einem Argument aus der Autorität, nämlich mit einem Zitat von Marx aus dem ersten Band des Kapital. Da schreibt er, als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, um dem Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben, zu vermitteln. Also Arbeit wird hier von Marx als eine überhistorische Notwendigkeit der Menschheit bestimmt, also als die Art und Weise, wie Menschen ihre Lebensmittel gewinnen, die aus ihrer Natur entspringt, also aus der Natur der Menschen, beziehungsweise aus dem Verhältnis der Menschen zu der sie umgebenden Natur. Natürlich gibt es Naturgegenstände, die ganz ohne Bearbeitung angeeignet werden können, aber für den größten Teil dessen, was Menschen so brauchen, gilt das nicht. Selbstverständlich wird in den unterschiedlichen historischen Gesellschaftsformationen ganz unterschiedlich gearbeitet und auch mit sehr unterschiedlichen Mitteln und einer unterschiedlichen Arbeitsteilung. Aber dass gearbeitet wird, ist allen Gesellschaften gemeinsam. Und das hat eben seinen Grund darin, wenn man Marx hier folgt, dass der Mensch ein Naturwesen ist, wobei eben dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht entgegentritt. Und dann im Folgenden bestimmt Marx die einfachen Momente des Arbeitsprozesses. Das ist zweckmäßige Tätigkeit, der Arbeitsgegenstand und das Arbeitsmittel. Die Zwecksetzung und das Arbeitsmittel, also das Werkzeug, werden eigens hervorgehoben als spezifisch für menschliche Tätigkeit. Ich denke aber, also entscheidend für einen materialistischen Begriff der Arbeit, der auch das Denken das sich dann im Zwecksetzen ausdrückt, nicht einfach voraussetzt, ist allerdings der folgende Gedanke. Indem er, also der Mensch, indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Das finde ich sehr entscheidend. Hier wird nämlich die Grundlage der menschlichen Geschichte ausgesprochen. Also das heißt, in der tätigen Auseinandersetzung mit den Naturgegenständen gewinnen die Menschen neue Fähigkeiten und neue Bedürfnisse und treten in einen Entwicklungsprozess ein. Das verweist dann auf eine Überlegung aus der deutschen Ideologie, wo diese Reflexivität, diese Selbstbezüglichkeit in der Arbeit besonders prägnant ausgedrückt wird. Ich zitiere nochmal: Man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Damit, also mit diesem Schritt, beginnt ein Prozess des Unterscheidens, kann man sagen, also der Entwicklung. Wobei diese anderen Unterscheidungskriterien, die hier äußerlich herangebracht werden, also Denken, Religion und so weiter, das ist dem vorausgesetzt. Es ist dabei nicht entscheidend, wann man dieses so bald ansetzt, denke ich. Auch nicht, wie lange die Phase des Übergangs war. Entscheidend für diesen Gedanken ist, dass hier ein Anfang bestimmt wird, der eben in der Praxis selbst besteht. Wenn man jetzt was anderes voraussetzen würde, also das Denken wird ja ganz klassisch, hatte Marx ja auch gesagt, ne, klassisch zum Unterscheiden von Tieren angebracht, dann müsste man angeben können, wo denn das Denken wiederum herkommt oder irgendwelche anderen Kriterien. Und wenn man nicht behaupten möchte, das ist halt immer schon da gewesen oder eben was weiß ich, von Gott geschaffen oder so, muss man das eben begründen. Und Marx und Engels geben eben einen anderen Weg. Als, Zitat, erste geschichtliche Tat setzen sie die Produktion von Lebensmitteln. Und damit in eins, also quasi in Tateinheit, ist die Produktion neuer Bedürfnisse gesetzt. Also auch die Tätigkeit der Tiere ist bereits reflexiv, also auf sich selbst bezogen, da Tiere sich ja durch ihre Tätigkeit selbst erhalten. Aber sie verzehren, also vernichten Gegenstände zu ihrer Reproduktion nur. Bei Menschen ist es anders. Menschen verändern Naturgegenstände, um sie als Lebensmittel anzueignen. Und dabei verändern sie sich selbst und immer wieder auch ihre Tätigkeit. Also das heißt, die Arbeit bezieht sich auch auf die Arbeit selbst. Die Auseinandersetzung mit den Gegenständen bringt neue Fähigkeiten, das heißt produktive Kräfte, genauso wie neue Arbeitsmittel hervor. Und damit produzieren die Menschen indirekt ihr materielles Leben selbst. Der Archäologe Ver Gordon Childe hat diese menschliche Selbstproduktion in dem schönen Titel Man Makes Himself ausgedrückt. Also das ist damit gemeint. Ein wirklich sehr schönes Buch und auch ein sehr schöner Titel. Diese menschliche Produktion findet immer in gesellschaftlichem Zusammenhang statt. Und diese Formen der Gesellschaften bringen die Menschen jeweils nach der Art und Weise ihrer materiellen Produktion hervor. Und in diesem Prozess der Selbstveränderung, der Geschichte, produzieren die Menschen schließlich auch ihr Denken. Also es ist nicht einfach vorausgesetzt. Und dieses Denken kann man eben begreifen als Formen, in denen man eben die Menschen umgebende Natur und die gesellschaftlichen Zusammenhänge begriffen werden. Das alles tun die Menschen natürlich nicht bewusst, aber sie tun es. Diese Unbewusstheit ist dann auch der Grund, warum das menschliche Tun letztlich unbeherrscht geblieben ist und vielmehr die eigenen Verhältnisse die Menschen beherrschen. Also mit ihrem Handeln bringen die Menschen mehr und anderes hervor, als sie ursprünglich wollten. Das ist eigentlich bei jedem einzelnen Handeln schon, dass der Zweck nicht unbedingt identisch mit dem Resultat nachher ist, also der Zweck, den man sich vorgestellt hat. Und erst recht gilt das für den gesamten Prozess, der hier dann in Gang gesetzt wurde. Und so erscheint er insgesamt als fremde Macht. Und schließlich, das muss man sagen, handelt es sich bei diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, von denen hier bisher abstrakt die Rede war, um Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse. So, und wenn man sich jetzt nun der kapitalistischen Produktionsweise zuwendet, gibt es hier eine Besonderheit. Die Arbeitskraft der Menschen wird hier zu einer Ware, also selbst zu einer Ware. Das Kapital als aufgehäufte vergangene Arbeit herrscht hier über die lebendige Arbeit, sprich über die arbeitenden Menschen. Arbeit erscheint mehr und mehr nur noch als Lohnarbeit. Also nicht erst im Kapitalismus, aber hier vollends erscheint die eigene Tätigkeit und der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem sie steht, als eine fremde Macht, die das eigene Handeln beherrscht. Die Produkte gehören nicht den Menschen, die sie produzieren, und ebenso die Beziehungen, die die Menschen in der Arbeit zueinander haben. Sie werden vom Kapital bzw. von den jeweiligen Kapitalisten zusammengebracht, also die arbeitenden Menschen. Und so erscheinen dann auch die produktiven Kräfte, die die Einzelnen haben, und auch die Kräfte, die sich aus der Kooperation ergeben, als solche des Kapitals. Das heißt, die eigenen Produktivkräfte, also die eigenen produktiven Kräfte, erscheinen als etwas Fremdes und gewinnen aufgrund ihrer Unbeherrschtheit einen ja, meist oder mitunter destruktiven Charakter, und zwar für die einzelnen Menschen und auch für ja, im Ganzen. Also, wir kennen das besonders aus der ökologischen Krise, da wird es dann besonders deutlich. Im Kapitalismus wird die gesellschaftliche Seite der Arbeit als Wert vergegenständlicht, dessen Vermehrung zum Selbstzweck wird und damit maßlos. Denn es stellt sich ja nicht die Frage, also im Kapitalismus nicht, was wir in welcher Menge brauchen und somit herstellen sollen, also was wir mit der gesamtgesellschaftlich uns zur Verfügung stehenden Arbeitszeit anfangen sollen. Das ist nicht die Frage, die der Kapitalist sich stellt. Es stellt sich nur die Frage, für was es eine zahlungskräftige Nachfrage gibt, und das bei jedem Kapitalisten in jedem Betrieb einzeln. Für das Kapital sind die Gebrauchswerte letztlich gleichgültig. Sein Maßstab ist rein quantitativ und damit letztlich maßlos. Daher rührt dann auch der Verschleiß von Menschen und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Zugleich aber entwickeln Menschen auch im Kapitalismus weiter Fähigkeiten, die letztlich über ihn hinausweisen. Nach Marx und Engels werden Produktionsverhältnisse immer dann abgelöst, wenn sie mit den Produktivkräften in Konflikt geraten, oder können dann abgelöst werden. Dabei meint Produktivkräfte nicht in erster Linie sowas wie Technologie, Maschinen oder so, sondern es sind eben produktive Kräfte der Individuen. Und das würde in Bezug auf unsere Gegenwart beispielsweise bedeuten, die Fähigkeit, selbstständig in Kooperation mit anderen zu arbeiten und das gegebenenfalls im globalen Maßstab oder auf Weltniveau oder auch die ständige Bearbeitung und Verbesserung der eigenen Tätigkeit. Also das wird ja geradezu gefordert mittlerweile vom Einzelnen. Bisher, muss man sagen, nützt das nur den Kapitalbesitzern, und für die arbeitenden Menschen bedeutet das vielfach sowohl physische als auch psychische Belastung. Trotzdem sind diese Fähigkeiten die eigenen Fähigkeiten der arbeitenden Menschen. Solange allerdings die Produktionsmittel ihnen nicht gehören und die Arbeit Lohnarbeit ist, können sie sich auch nicht ihre eigenen Kräfte aneignen und sie beherrschen. Für Marx und Engels war diese Entwicklung der Produktivkräfte entscheidend zur Überwindung des Kapitalismus. Marx schreibt an einer sehr bekannten Stelle des Vorworts zur Kritik der politischen Ökonomie, ich zitiere nochmal: Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Man kann das als so optimistisch betrachten, aber ohne die entsprechenden materiellen Bedingungen bleibt alles Reden über eine Überwindung des Kapitalismus letztlich eine Art Wunschkonzert. Oder wenn man das nochmal in den Worten von Marx sagen will, Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Es gibt eine Alternative zu dieser Betrachtung und die würde dann auf die Veränderung des Bewusstseins setzen. Das haben bereits die Junghegelianer gemacht, die Marx und Engels dann in der deutschen Ideologie kritisieren. Also schreiben hier, diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren. Das heißt, es vermittels einer anderen Interpretation anzuerkennen. Und man muss vielleicht sagen, eine materialistische Auffassung von Geschichte und Gesellschaft braucht ein materielles Entwicklungsprinzip. Und das haben eben Marx und Engels in der Entwicklung der Produktivkräfte mithin der menschlichen Arbeit gefunden. Dabei ist diese Reflexivität der Arbeit von besonderer Bedeutung, also die Selbstbezüglichkeit, denn die macht Entwicklung erklärbar und macht es möglich, die menschliche Gesellschaft in den Gesamtzusammenhang der Natur einzuordnen und kann auch die Entstehung des Denkens erhellen. Vor allen Dingen, Letzteres wird nicht einfach vorausgesetzt, es fällt nicht vom Himmel, sondern ist selbst irdischen Ursprungs. Und zuletzt kann mithilfe dieses Entwicklungsprinzips auch die Überwindung des Kapitalismus gedacht werden, sonst bleibt man bei moralischen Appellen stehen. Das bedeutet natürlich keinen Automatismus. Also nach diesem Schema, wir arbeiten mal, entwickeln unsere Produktivkräfte und wenn wir soweit sind, dann kommt der Rest von allein. Das nannte man früher revolutionären Attentismus, also revolutionäres Abwarten, aber das war die Sache von Marx und Engels nicht. Dafür bedarf es natürlich der Organisierung und der bewussten Organisation der Proletarier, beziehungsweise heute sagt man im offiziellen Deutsch Arbeitnehmer, aber muss man ja nicht. So, ich komme zum Schluss. Würde sagen, die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise ist fraglos nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch nachher. Aber das würde gewiss nicht das Ende der Arbeit bedeuten, sondern die Aneignung ihres gesellschaftlichen Charakters und mehr die Beherrschung der eigenen produktiven Kräfte durch die arbeitenden Menschen selbst. Anders ist nach meiner Ansicht nach, also wenn man jetzt mal davon absieht, dass man auch einfach einen Zusammenbruch denken kann und irgendeinen Rückfall in eine wie auch immer geartete Barbarei, wenn man davon absieht, anders ist kein Ende des Kapitalismus möglich. Und ebenso wenig eine Lösung der drängenden Probleme der Gegenwart. Das wäre erstmal mein Statement. Ja, danke, Daniel, für dein Statement. Und ich würde noch mal kurz fragen, war das von der Lautstärke her für alle verständlich? Super. Okay. Dann würde ich jetzt einfach an dich übergeben, Ernst. Gut, aber bevor ich mit meinem Statement anfange, vielleicht ein Prolegomena zu meinem Statement, eine kleine Vorrede, weil bevor Verwirrung entsteht, wir beziehen uns ja beide auf Marx. Also der spielt bei mir auch eine große Rolle. Allerdings habe ich ein bisschen einen anderen Zugang, insofern als für mich der Marx in zwei unterschiedliche Typen zerfällt. Ein Marx, der eine radikale Kritik der Gesellschaft des Kapitalismus produziert hat und Marx, der auch zeitgebunden war und der Antworten gefunden hat für die Bedürfnisse der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Und die sind für mich getrennt. Also das selektiere ich und da habe ich eben auch das Problem mit dem Thema, das heute da ist, die Bezüge, die du gemacht hast auf Marx, das ist für mich dieser zeitbedingte Marx, den man abräumen muss. Wo Marx auch mit seinem Arbeitsbegriff nicht sehr spezifisch ist, sondern Dinge reproduziert, die sich eben auch im bürgerlichen Verständnis genauso vorhanden sind. Also wo ich jetzt keinen Unterschied sehe zwischen der Marxischen Konzeption, jedenfalls keinen grundsätzlichen, als was Wald- und Wiesenmäßig im Kapitalismus geredet wird. Und da ist eben meine These, in unserer Sprache sedimentieren sich grundsätzlich Herrschaftsverhältnisse. Das kennt man ja aus der insbesondere feministischen Debatte, wie viel eben patriarchale Strukturen in unserer Sprache steckt. Und ich sage, auch kapitalistische Herrschaftsverhältnisse sedimentieren sich in unserer Sprache. Und zu diesen Sedimentierungen gehört auch dieser ach so harmlos anmutende Arbeitsbegriff, den wir jeden Tag verwenden, der auch in der Theorie dauernd verwendet wird. Und den möchte ich eben problematisieren. Das landläufige Verständnis von Arbeit ist eben, Arbeit ist nichts weiter als ein Sammelbegriff, der eben angeblich nur Aktivitäten zusammenfasst, die halt einfach notwendig sind, damit Menschen sich reproduzieren können und ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und weil Menschen eben nicht allein von Luft und Sonne leben, da müssen sie eben unabhängig vom Gesellschaftssystem Arbeit verrichten. Das findet man eben nicht nur bei Marx, sondern zum Beispiel Gablers Wirtschaftslexikon, das ist so ein Online-Lexikon, da schaue ich immer rein, wenn ich ganz schnell was haben will. Da wird Arbeit folgendermaßen definiert: zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Ursprünglich war Arbeit der Prozess der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur zur unmittelbaren Existenzsicherung. Wurde mit zunehmender sozialer Differenzierung und Arbeitsteilung und der Herausbildung einer Tauschwirtschaft und Geldwirtschaft mittelbar. Aber es geht eben um Existenzsicherung, es geht um die Befriedigung eben von Bedürfnissen. Und das ist eben das, was ich problematisieren möchte. Und ein Fingerzeig, der so ein bisschen in die Richtung weist, dass das vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, was uns so selbstverständlich erscheint, das ist, liefert die Etymologie, also einfach die Geschichte der Worte. Wenn man davon ausgeht, dass Arbeit überhistorisches Phänomen ist, müsste man eigentlich auch annehmen, dass die Menschen auch immer schon gewusst haben, dass sie arbeiten und Worte dafür hatten. Und das ist relativ interessant, wenn jede Gesellschaft eben Arbeit gekannt hätte, wo gibt es diesen Arbeitsbegriff? Diesen Arbeitsbegriff, wie wir ihn verwenden, den gibt es nur im Kapitalismus, den gibt es vorher schlicht und einfach nicht. Sondern es gibt natürlich Bezeichnungen für die konkreten Tätigkeiten, Schmiedearbeit, was weiß ich, das kann es wunderbar ausdifferenzieren, aber es gibt keinen allgemeinen Arbeitsbegriff. Sondern die Worte, die heute für Arbeit verwendet werden in den Sprachen, die haben ursprünglich einfach eine andere Bedeutung. Das deutsche Wort Arbeit, das kommt von Leid, Not. Das ist die ursprüngliche Bedeutung im Mittelhochdeutschen und irgendwann mit Luther, aber irgendwann in dieser Zeit kommt die Wende, wo das die Bedeutung kriegt. Also quasi eine allgemeine Tätigkeitsform. Alles, was Menschen im Produzieren machen, das ist dann Arbeit. Und das findet sich halt in allen anderen europäischen Sprachen genauso. Das englische Wort Labor, das kommt vom lateinischen Laborare, was eben so viel wie Leiden heißt und im Zusammenhang mit Tätigkeiten sich ausschließlich auf die Tätigkeiten von Sklaven bezieht, nicht von Freien. Freier arbeitet nicht. Auch wenn er aktiv ist und tätig wird. Und die Bezeichnungen in den romanischen Sprachen, also Travail im Französischen, Trabajo im Spanischen, die leiten sich eben auch ab von, aus dem Lateinischen von Tribalum. Und das war ein Joch, das zur Bestrafung von Sklaven eingesetzt wurde und bezieht sich, wenn es um Tätigkeiten geht, auch immer nur um Fohnarbeit, um Fohn. Wie eine allgemeine Bezeichnung für das, was uns selbstverständlich ist. Und uns ist eben selbstverständlich, als im Kapitalismus sozialisierte Menschen, ob einer Profifußballer ist und über den Rasen flitzt, eine Postbotin Briefkästen befüllt, ein Pfarrer von der Kanzel predigt oder eben bei VW Autos montiert werden, überall leisten Menschen Arbeit. In vorkapitalistischen Gesellschaften wäre nie jemand auf die Idee gekommen, einen predigenden Pfarrer, eine Bäuerin, die das Feld bestellt und einen Kaufmann, der irgendwelche Pfeffersäcke einkauft und über die Alpen befördert, als Spielarten derselben zu begreifen. Das funktioniert einfach, das geht in das Hirn nicht rein. Und ich halte unser Verständnis für erklärungsbedürftiger als das alte, weil es ist ja vom was ja die Vorstellung ausmacht, Arbeit als allgemeiner, alles was notwendig ist, ist Arbeit. Das hat ja irgendwie keine ziemlich stoffliche Gemeinsamkeit. Also was ist das, was die Arbeit zusammenführt und zusammenbindet? Und der Unterschied gleichzeitig hängt es auch bei uns ja, ob wir etwas als Arbeit betrachten oder nicht, nicht von der Tätigkeit als Tätigkeit ab, sondern vom Zusammenhang, in dem es stattfindet. Wenn ein Profifußballer eben Fußball spielt, ist das Arbeit. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt. Und wenn ich Fußball spiele, ist es Hobby oder ein Amateur. Im Prinzip sind es dieselben Bewegungsabläufe. Also, oder dieselbe Art von Tätigkeit. Also da komm ich von der stofflichen Seite eigentlich gar nicht ran, was die Arbeit gemeinsam konstituieren soll. Und da haben wir einfach einen Unterschied in der Art und Weise, wie Gesellschaften funktionieren. Zwischen vorkapitalistischen Gesellschaften, die deswegen auch keinen Arbeitsbegriff haben, und kapitalistischen. In der vorkapitalistischen Gesellschaften hast du wird natürlich auch produziert und gewirtschaftet im Sinne von dem ursprünglichen Bedeutung des Wortes Ökonomie. Aber es ist eingebettet in personale Herrschaftsverhältnisse, die eben die Struktur vorgeben und deswegen eben auch das Wesentliche dann an diesen Wirtschaften tatsächlich nur die konkreten Tätigkeiten sind. Also der gesellschaftliche Zusammenhang, der existiert schon, und in diesem gesellschaftlichen Zusammenhang ist die Wirtschaft eingebettet. Und im Kapitalismus haben wir eine andere Struktur, da sind die Leute isoliert voneinander. Und die Wirtschaft stellt überhaupt erst den sozialen Zusammenhang her und das Produzieren. Also dieses Produzieren ist nicht einfach nur noch ein Tätigsein und Güter herstellen, die man halt braucht, sondern es hat eine übersinnliche, rein gesellschaftliche Zusatzbedeutung. Und das ist die eigentliche Bedeutung von Arbeit. Und das ist auch das, was wir im Kopf haben, wenn wir von Arbeit reden. Also diese synthetisierende Funktion der Arbeit, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen den Menschen überhaupt erst stiftet, der unabhängig davon nicht existiert. Also das ist ein Funktionswechsel dieses Produzierens, der überhaupt erst diese einheitliche Tätigkeitsform hervorbringt. Vorher sind verschiedene Sachen, plötzlich wird es dasselbe, obwohl es auf der stofflichen Ebene offensichtlich nicht dasselbe ist. Jetzt bin ich irgendwie so ein Stück der Menge aufgekommen. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch so 5 Minuten circa. Okay, ich habe mich etwas verplappert. ich werde ein bisschen was überspringen. Und deswegen problematisiere ich eben diesen Arbeitsbegriff jetzt nicht nur aus so einem analytischen Interesse, weil man präzisen wissenschaftlich tragfähigen Begriff haben möchte, sondern weil eben bei diesem gängigen Verständnis von Arbeit das Problematisches ist, weil es auf der einen Seite diese genuin kapitalistische Konstellation, von der ich gesprochen habe, dass Arbeit eben überhaupt erst den Zusammenhalt herstellt, dass der eigentlich ausgelöscht ist, weil man eben so tut, wie wenn es um sinnlich-stoffliches geht, um Bedürfnisbefriedigung, da wird Kapitalismus auch in die Nähe einer bedürfnisorientierten Wirtschaftsweise gerückt. Arbeit da ins Zentrum geredet wird. Und gleichzeitig denken wir aber, wenn wir an Arbeit reden, natürlich immer schon an Erwerbsarbeit und an die ganze gesellschaftliche Konstellation, die wir eben heute haben. Und da hat man eine doppelte Reise. Auf der einen Seite wird naturalisiert und so getan, wie der Kapitalismus wäre die natürliche Ordnung. Und auf der anderen Weise wird auch zurückprojiziert in die Geschichte. Und da denke ich eben, dass man gerade, wenn man die heutige aktuelle Situation sich ansieht und die Probleme, die wir mit denen eine emanzipative Bewegung zu kämpfen hat und zu stellen hat, eben da bestimmte Probleme viel besser rankommt, wenn man eben diesen kritischen Bezug auf die Arbeit aufbaut und die nicht als etwas Überhistorisches nimmt, sondern als, ich nenne es, genuin kapitalistische Tätigkeitsform. Also da hängt eben sehr viel dran. Das ist ein bestimmtes Naturverhältnis, was ich eben zentral halte. Also du hast ja diese Werkzeugkonstellation mit reingebracht, also dieser der Homo-Faber, der die Natur bearbeitet, also wo man sehr schnell bei auch herrschaftlichen Naturbeziehungen haben, also nicht, was ja der Marx auch als Formel hat, Stoffwechselprozess mit der Natur, wo eben gerade diese Trennung, die scharfe, nicht da ist. Und im Arbeitsbegriff hast du aber eher diesen werkzeugschwingenden Mann, der eben Natur bearbeitet. Das ist dann eben auch das, was assoziativ mit der Arbeit zusammenhängt. Also eine strikte Trennung zwischen bearbeitetem Material und eben dem Arbeiter, der die Natur formt. Und das ist jetzt in Zeiten der Ökologie, halte ich das für eine recht problematische Geschichte. Falls auch von einer anderen zentralen Frage für problematisch, nämlich von der Frage der Hierarchisierung von Tätigkeiten. Es gibt ja eine Menge von Tätigkeiten, die genau dieses Werkzeug schwingen und da ist der tote Gegenstand, hier ist der schöpfende Mensch nicht haben. Das ist der gesamte Kehrbereich. Und es ist ja kein Zufall, dass dieser Bereich irgendwie keine richtige Arbeit ist oder gesellschaftlich enorme Probleme hat, Anerkennung zu finden. Das ist diese Art von Tätigkeit, die sich halt sperrt. Und wenn ich dieses qualitative Moment thematisieren möchte, tue ich mir leichter. Da hätte ich eben auch eine Kritik an der feministischen Debatte, die eben die Anerkennung erfordert dieser Tätigkeiten. Auch als Arbeit, da würde ich eher andersrum argumentieren, wenn die Tätigkeitsform Arbeit 50% dessen, was notwendig ist, nicht integrieren kann, na, Prost Mahlzeit, was ist das? Dann ist es eben nicht eine Naturkonstante, sondern eine spezifische und genuin kapitalistische Tätigkeitsform, die eben wesentliche Beziehungen ausschließt. Und da hat eben auch diese marxische Auflösung, auf die du dich beziehst, für mich eine sehr starke Schlagseite eben Richtung diese Naturbeziehung ins Naturbearbeitung, den Homo Faber als zentrale Figur zu hypostasieren. Und da gehe ich eben nicht mit. Das war doch eigentlich ein sehr guter Schlusspunkt jetzt. Ja. Für 15 Minuten, das hat auch ziemlich punktgenau gepasst. Und damit würde ich einfach, da du ja so eine Steilvorlage schon quasi geliefert hast, unter Daniel nochmal, oder willst du dich erst nochmal kurz sammeln? Nee, dann steige ich doch direkt da eigentlich ein. Also ich wollte es eigentlich andersrum aufziehen, aber was soll's. Nee, nein. Ja, ist gut, dann fange ich andersrum an, wenn ich sage. Also ich will erstmal betonen, wir haben ja einen gemeinsamen Boden der Kritik. Das ist das Gute. Also wir sind beide nicht so wahnsinnige große Kapitalismusfreunde, wollen den gerne loswerden. Wir sehen beide die Verheerung, die der Kapitalismus ansieht und anrichtet, so rum, also an unseren natürlichen Grundlagen, an den Menschen. Und wir finden beide, dass Lohnarbeit nicht alles sein kann. Ich glaube, soweit sind wir d'accord. Aber ich denke, dass wenn man den Arbeitsbegriff so betrachtet, dass man da das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also, weil wir hier sozusagen eine, wie soll man sagen, Pass pro Toto nehmen. Also das heißt, einen besonderen Fall zum Allgemeinen erklären und auf dem dann und den dann ablehnen. Also den besonderen Fall, die Lohnarbeit eben als Fall des allgemeinen Arbeitsbegriffs ablehnen und das aber als das Ganze erklären. Ich denke, auch für den Begriff der Arbeit ist es nicht entscheidend, mit welchem Wort da operiert wird. Also, und da hilft uns deswegen auch die Etymologie nicht weiter, denke ich. Auch letztlich kann man da ein ganzes Wortfeld finden, die nicht unbedingt immer die Konnotation Leiden hat. Ne? Also wir haben im Griechischen zum Beispiel Technik und Praxis oder so. Ich würde sagen, bei Produkere ist jetzt auch nicht unbedingt Leiden mit drin oder wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber beim englischen Work im Unterschied zu Labor ist es wahrscheinlich auch nicht so. Also wenn man das die Etymologie von Work weiß ich nicht so ganz, aber ich stelle mir das jedenfalls so vor. Ja, habe ich nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Aber es gibt halt den Unterschied von Labor und Work und deswegen schätze ich, dass es da anders sein wird. Was du angebracht hast, also diese Verachtung der Arbeit in der Geschichte, ist, muss man auch sagen, immer auch eine Herrschaftsperspektive gewesen. Ne? Also von denjenigen, die eben nicht gearbeitet haben. Also in der Antike, derjenigen, die eben Sklaven gehalten haben, die haben natürlich gesagt, ja, was die Sklaven da machen, ist natürlich nicht so viel wert, wie das, was wir hier machen, als, was weiß ich, zum Beispiel Philosophen. Ja. Und das zieht sich eben auch durch die Geschichte. Und das Ganze ist eben Resultat bestimmter Produktionsverhältnisse, die eben auch immer Herrschaftsverhältnisse sind. Und da würde ich sagen, also für die wirkliche Arbeit ist es auch nicht entscheidend, wie über sie gedacht wird. Ja? Also du hast ja gesagt, dass die Menschen immer gewusst haben, also sie hätten gewusst haben müssen, dass sie arbeiten, wenn sie gearbeitet hätten. Und da würde ich sagen, naja, also es gibt ja oftmals Fälle, wo man im Nachhinein einen Begriff für etwas findet, auf einer bestimmten Höhe der Entwicklung. Ne? Und da kann man sicherlich sagen, der Arbeitsbegriff, also der allgemeine Arbeitsbegriff entsteht dann zu einer Zeit, wo sowas wie abstrakte Arbeit als allgemeine Arbeit quasi das bestimmende Merkmal in der Gesellschaft wird. Das kann man sicherlich sagen, aber das heißt ja nicht, dass nur weil die Menschen vorher keinen Begriff davon hatten, dass sie es nicht gemacht haben. Dann, was ich ganz wichtig finde, ist eben auch gerade dieser Naturpunkt, weil gerade die Naturzerstörung, würde ich sagen, resultiert eben gerade aus der kapitalistischen Anwendung der Arbeit, die natürlich dann auch den konkreten Charakter der Arbeit bestimmt. Aber es ist eben Ausdruck dessen, dass das Kapital maßlos ist und damit destruktiv wird. Also Vernutzung von Ressourcen ohne irgendein Maß, weil es eben nicht um Gebrauchsgegenstände geht. Das ist eben sehr wichtig. Ich würde das nicht so sehen, dass man in dem Arbeitsbegriff, gerade wie ihn Marx benutzt, eine Trennung von Arbeitsgegenstand und arbeitendem Menschen dort in der Art hat, dass die sich einfach getrennt gegenüberstehen und der Arbeiter mit seinem Willen und einem großen Hammer auf den Naturgegenstand eintrischt, sondern eben gerade, wenn man diese Bestimmung aus der deutschen Ideologie dazu nimmt, diese Bestimmung, dass es eben um Menschen als Naturwesen geht, die sich reflexiv auf die Natur beziehen, in der Natur stehen und als Naturwesen und so weiter die Natur bearbeiten, dass das eben gerade eben so nicht ist. Also, dass dabei alle möglichen dummen Sachen passieren, das ist klar. Aber das liegt nicht an dem an der Vorstellung. Da hast du auch völlig recht, aber in der deutschen Ideologie hatte Marx auch keinen positiven Arbeitsbegriff. Ich wollte noch ganz kurz nochmal intervenieren und dann hatte noch so anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten auch. Am Ende angelangt oder wolltest du noch? Na, ich bin im Grunde am Ende angelangt, ja. Wichtig ist noch, dass man eben diese Entwicklungsseite braucht, um aus dem Kapitalismus rauszukommen und auch überhaupt Geschichte zu begreifen. Das finde ich sehr wichtig, darüber sollten wir vielleicht noch reden. Ich denke, wenn man das nicht hat, dann hat man quasi eine moralische Verurteilung der ganzen Angelegenheit, die sozusagen äußerlich bleibt und keine immanente Kritik, die auch gleichzeitig also eine materielle Kritik ist. Also die findet man dann nicht, wenn man so von außen daher geht. Ja, und ich finde tatsächlich, dass man eben auf dem Standpunkt von auch vergangenen und gegenwärtigen Herrschaftsideologien, nämlich dem Standpunkt der Nichtarbeit, steht, wenn man diese Ablehnung der Arbeit auch historisch für das Wesen der Sache nimmt, sozusagen. Also die für voll nimmt. Okay, also ich habe jetzt den Eindruck gehabt, da waren ziemlich viele Punkte auch nochmal angesprochen, ja, auf die du jetzt bestimmt auch nicht alle eingehen kannst. Musst du. Aber ich würde jetzt vielleicht einfach nochmal so eine Generalantwort dafür das an dich geben. Oder such dir mal ein paar Punkte aus, wo du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen willst. Na, erst, ich muss natürlich mit dem Karlauer anfangen, weil du dich auf die deutsche Ideologie bezogen hast. Der Witz ist, in dem der junge Marx hat keinen positiven Arbeitsbegriff. Also dieser Arbeitsbegriff, den du verwendest, den Kapital. Der junge Marx schreibt Sachen zum Beispiel in der deutschen Ideologie. Da kritisiert er eben, dass in allen bisherigen Revolutionen die Art der Tätigkeit stets unangetastet blieb und es sich nur um eine andere Distribution dieser Tätigkeit, um eine neue Verteilung der Arbeit an andere Personen handelte, während die kommunistische Revolution sich gegen die bisherige Art der Tätigkeit richtet, die Arbeit beseitigt. Das ist eine andere Edition, andere Stelle aus auch junger Marx. Es ist eines der größten Missverständnisse, von freier, menschlicher, gesellschaftlicher Arbeit, von Arbeit ohne Privateigentum zu sprechen. Die Arbeit ist ihrem Wesen nach die unfreie, unmenschliche, ungesellschaftliche, vom Privateigentum bediente und das Privateigentum schaffende Tätigkeit. Die Aufhebung des Privateigentums wird also erst zu einer Wirklichkeit, wenn sie als Aufhebung der Arbeit gefasst wird. Und das ist eben der mir sympathischere Marx. Ja. Ja, das findet man natürlich. Findet man. Aber das zentrale Argument wäre für mich jetzt, weil du dich jetzt so auf diese Etymologie eingeschossen hast und das war ein Einstieg in meiner Argumentation, das war nicht der zentrale Gesichtspunkt, dass ich jetzt aus der Wortgeschichte ableiten würde, die Arbeit ist eben eine genuin kapitalistische Angelegenheit, sondern das ist die logische Stellung, die auf den Punkt bist nicht so eingegangen. Die eben die Arbeit die gesellschaftliche Vermittlung erst herstellend hat gegenüber Gesellschaften, wo die auch Herrschaftsverhältnisse waren, aber eben personale und nicht versachlichte Herrschaftsverhältnisse, wo ich mich eben auch auf Polanyi bezoge, der eben von Entbettung redet für den Kapitalismus, wo Wirtschaft eben als herausgelöst wird aus diesem sozialen Zusammenhang und dann einfach eine andere Stellung bekommt. Und das ist für mich der zentrale Unterschied gegenüber dem Verhältnis, wo es eben konkrete Tätigkeiten gibt, aber eben keine Arbeit, da geht es um diese gesellschaftliche Synthesefunktion. Das ist das zentrale Argument gewesen. Okay. Darf ich kurz darauf was sagen? Ich würde sagen, du kannst darauf ruhig was sagen. Ich habe so ein bisschen das Bedenken, dass so vielleicht die Gefahr besteht, dass man es auflöst in so ein oder beibehält bei dem Streit um Worte. Na? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nochmal vielleicht in die Sache eintauchen, was eigentlich dieser Unterschied ist dazwischen, zwischen der Produktion im Unterschied zur Arbeit oder der Arbeit halt im Generellen, die sich durchzieht. Mhm. Und du hast es jetzt ja auch schon angedeutet mit den Marx-Zitaten. du mit deinen Erwiderungen. Ich glaube, man findet für jede Position gute Zitate, auch bei Marx. Und es gibt aber trotzdem scheinbar irgendwie einen Unterschied in der Sache bei euch. Und der ist mir noch nicht so ganz klar und den würde ich vielleicht nochmal, dass wir den vielleicht nochmal besser rausarbeiten. Weil mich hat dieser Streit so ein bisschen erinnert, wenn Marx zum Beispiel herzieht über die bürgerlichen Ökonomen und sich darüber lustig macht, dass der Ricardo da diesen Urfischer und Urjäger hat, der da durch die Wälder springt und sein Produktionsmittel, zum Beispiel die Angel, als Kapital bezeichnet. Dann ist das ja eigentlich ein sehr ähnlicher Sachverhalt von dem Problem her, was wir jetzt hier mit der Arbeit haben, scheint mir so. Ne? Du sagst ja im Prinzip, die Arbeit, die ist etwas spezifisch Kapitalistisches und deswegen kann man nicht alle Tätigkeiten unter diesem Arbeitsbegriff subsumieren, wie Ricardo nicht einfach von allen Produktionsmitteln als Kapital reden konnte. Weil das eben nur im Kapitalismus Kapital sind, die Produktionsmittel. Und das, glaube ich, vielleicht ist noch so ein guter Vergleich, um das Problem noch mal ein bisschen besser zu kriegen, worum eigentlich der Streit geht. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein bisschen darauf Bezug nehmen. Du, inwiefern das vielleicht was von dir trifft und du, dass du noch mal dazu Stellung beziehst, wie das mit deinem Arbeitsbegriff vielleicht dann in Beziehung zu bringen ist. Ich weiß nicht, wer will vielleicht da anfangen von euch? Wie du mal, also ich würde sagen, also die Frage, also was Ricardo da macht, ist, glaube ich, eben eine ähnliche Umdrehung, dass man einen spezifischen Fall, nämlich einen Fall von Produktionsmittel, also eben nach das, was nachher sich als Kapital darstellt, also indem man sozusagen das Verhältnis umdreht, ne? Also dass man sagt, das Besondere ist eigentlich das Allgemeine. Und so würde ich auch sagen, wenn man sagt, naja, Arbeit ist was es nur im Kapitalismus gibt, dann verwechselt man eben Lohnarbeit mit Kapitalismus, Lohnarbeit mit Arbeit, also das Besondere mit dem Allgemeinen. Das ist, glaube ich, das, was da passiert, wenn man sich dieses Beispiel einfach anguckt. Und ich glaube, also tatsächlich der Streit um die Worte ist wirklich nicht das Entscheidende, weil der Punkt ist doch, wenn wir Gesellschaft und Geschichte begreifen wollen, brauchen wir zumindest, wenn wir materiell was ändern wollen, einen materialistischen Begriff dieser Gesellschaft. Und da brauchen wir ein materialistisches Entwicklungsprinzip. Und da sehe ich ehrlich gesagt kein anderes, als dass der Produktivkraftentwicklung, was also ohne Arbeit schlicht nicht denkbar ist. Und dann kann man jetzt sagen, nee, das ist Tätigkeit, das ist dies, das ist jenes, aber ich glaube, das führt einfach nicht weiter. Ernst hatte das in der Tat, glaube ich, richtig gesagt, dass ich diese Etymologiefrage zu stark aufgespießt habe. Nämlich sein Hauptpunkt war ja zu sagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse werden in der Vergangenheit anders bestimmt, also anders strukturiert. Und da würde ich sagen, naja, diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind immer Produktionsverhältnisse. Immer. Also das ist sozusagen das strukturierende Moment. Also auch wenn man sich in der Geschichte Gesellschaften, Gemeinschaften anguckt, sind das immer Produktionsgemeinschaften. Also ich meine, nicht umsonst sprechen wir heute von Ökonomie, nämlich von griechischen Oikos, ja? Also das Haus, was eine Produktionsgemeinschaft war. Also da kann man es tatsächlich wieder an der Etymologie sehen, aber ich würde sagen, also gerade wenn man es umgekehrt sieht, also wenn man sagt, die Gesellschaften waren durch Tradition, durch Religion oder was der Kuckuck, was auch immer strukturiert, dann dreht man sozusagen das Bedingungsverhältnis um. Und also das ist das, was ich mit diesem Zitat aus der deutschen Ideologie, ne, also die Religion oder was auch immer man will, kann man nehmen. Da wird das genau das angesprochen. Ne? Also das man ist hat ein guter Punkt, da würde ich energisch widersprechen wollen. Ja, das glaube ich. Ja, ne? Also weil man ansonsten keine Möglichkeit hat, diese Strukturmerkmale oder diese strukturierenden Verhältnisse selber, irgendwo müssen sie ja herkommen. Und da würde ich sagen, okay, das schafft man nur, wenn man die Produktion zugrunde legt, okay, die Art der Produktion. Dann würde ich einfach deinen Anspruch jetzt zu deinem Recht kommen. Also wo ich noch nicht einen Einspruch erheben würde, ist natürlich die Tatsache, dass sie unter allen gesellschaftlichen Bedingungen produziert wird in irgendeiner Form und Güter hergestellt werden. Gut. Das ist, da fängt aber dann der Einspruch an. Das, was der Marx, da würde ich auch diese Position von Marx kritisieren, auf die du dich beziehst, dass die Produktion das absolute Zentrum und Gesellschaftlichkeit vor allem anderen produzieren heißt, das ist genuin kapitalistisch. Also da wird dieses Produzieren um der Produktion willen und die Zentralität der Produktion in die Vergangenheit projiziert, die es nicht hatte. Also da wird eben das, was einen Menschen zum Menschen macht, es gibt ja diese Formel dann nicht von Marx, aber von seinem Kompagnon, den Engels, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Also wo tatsächlich dann zentral eben diese Werkzeugschwingerei genommen wird. Und da würde ich sagen, der Mensch wird eben nicht nur zum Menschen vermittelt über das Produzieren, über das Verhältnis zur Natur und die Naturbewältigung, sondern natürlich auch über die Beziehung zum anderen Menschen. Und diese Priorisierung, die alle wir haben einander ablösende Produktionsverhältnisse. Das halte ich für problematisch. Auch dieses Zitat, was du da hattest, mit dem Gesellschaften gehen nicht unter, Gesellschaftsformation, bevor die Produktivkräfte soweit sind und so weiter, ja. Genau, ja. Also da, das ist eine Geschichte, die kann man für den Kapitalismus sagen, dass er so eine zerrissen wird von seinen Produktivkräften. Ich würde es auch andersrum drehen wollen als du, also weniger die positive Perspektive in der Produktivkraftentwicklung als das Unvereinbarwerden mit der kapitalistischen Form, was sich eben in Krisen, auch gerade in der ökologischen Zerstörung äußert. Und diese Differenzierung eben auch dann aufmachen wollen zwischen Gesellschaften, die auch produziert haben und Gesellschaften, für die eben dieses Produzieren das Zentrum ist. Und das ist eben die kapitalistische Gesellschaft und das ist damit die einzige, auch in meiner Terminologie, die einzige Arbeitsgesellschaft, also wo Arbeit eben das Bindeglied und das alles Dominierende ist. Im Übrigen müssen wir auch nochmal über diesen Unterschied zwischen Produzieren und Arbeiten. Ja. Das ist ja bei dir, glaube ich, dasselbe, oder habe ich dich da missverstanden? Ja, also wie soll man sagen, es gibt sicherlich Arbeiten, die nicht produzierend sind, ja. Also du hast von Care-Arbeit gesprochen und so etwas. Da würde man das sicherlich nur im weitesten Sinne sagen wollen. Obwohl, ne, also wenn wir bei der Marxologie wären, dann könnten wir aus der deutschen Ideologie auch diese schöne Stelle nehmen. Sagt also, ein Teil der Produktion ist halt Produktion von neuen Menschen. Und das kann man sicherlich auch so sagen. Ne? Mhm. Also das heißt, also wenn man es ganz genau nimmt, würde man vermutlich sagen müssen, dass Produktion ein Teil der Arbeit ist. Würde man sicherlich so sagen können. Aber ansonsten würde ich dir bei einigen natürlich zustimmen. Also Produktion und der Produktion willen, das gibt es nur im Kapitalismus. Und es ist ja nicht mal, wie soll man sagen, um der Produktion willen, weil da würde man ja suggerieren, es geht um Gebrauchsgegenstände, um die geht es ja nicht. Es geht ja um Vermehrung von Kapital, nichts weiter. Ne? Aber das wesentliche Argument ist ja, wenn man sagen will, die Produktion ist das Wesentliche in allen Gesellschaften, also die Produktion von Lebensmitteln ist, dass man damit eben sein Leben produziert. Und das muss zentral sein. Also das ist ja das wesentliche Argument. Also das machen auch Tiere und so, ne? Und nur bei den Menschen ist es eben so, dass sie gleichzeitig damit ihre Tätigkeit selber bearbeiten und sich dadurch entwickeln. Also das ist sozusagen das Argument, weswegen die Produktion allem zugrunde liegen soll. Okay. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe und nochmal sortieren würde, haben wir quasi auf der einen Seite sowas wie Produktion und oder Arbeit, die quasi den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur irgendwie reguliert. Wir können eben nur leben, dadurch, dass wir uns irgendwie arbeitsmäßig oder produktiv mit der Natur auseinandersetzen. Und dann gibt es aber scheinbar damit noch ein zweites zusammenhängendes Problem, nämlich die Frage der Gesellschaftlichkeit dieser Arbeit, an der ja dann irgendwie auch die ganzen Herrschaftsverhältnisse hängen. Weil diese Abstraktion, Auseinandersetzung mit der Natur, hat natürlich ein problematisches Herrschaftsverhältnis, wie du das skizziert hast, als der herstellende Homo faber, der irgendwie was produziert. Wenn wir davon aber erstmal abstrahieren, haben wir scheinbar erstmal irgendwie so eine Grundbedingung. Und die Idee von Marx war ja irgendwie in der Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass eben die verschiedenen Art und Weisen der Verteilung sich aus der Produktion, also der Art und Weise der Einrichtung ergeben. Und das hat ja einen eminent gesellschaftlichen Charakter und verweist auf die Frage, wie man das eigentlich mit der Gesellschaftlichkeit der Arbeit jetzt hält. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir so ein bisschen klären müssen, weil daran auch nochmal, glaube ich, die Spezifik ganz gut klar wird, was jetzt die beiden Arbeitsbegriffe, sage ich jetzt mal sozusagen, von euch vielleicht nochmal unterscheidet. Dein Punkt war ja vor allen Dingen, Ernst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Stiftung des Zusammenhangs der Menschen untereinander im Kapitalismus eben durch die Arbeit selber passiert. Und in vorkapitalistischen Gesellschaften das andere Dinge waren, die diesen Zusammenhang gestiftet haben und deswegen die Arbeit eigentlich in dem Sinne auch gar nicht gesellschaftlich erschienen ist, weil sie gar keine gesellschaftsstrukturierende Funktion hat. Ist das so richtig oder kannst du das nochmal genauer ausführen, was da dein Punkt war? Ja, sie ist zumindest nicht das Primäre. Also, dass ich jetzt sagen kann, Gesellschaft ist vor allem anderen ein Produktionsverhältnis und darin geht es auf. Und ich muss die Gesellschaften von der Produktion her denken. Das halte ich für eine Rückprojektion der genuin kapitalistischen Gesellschaft. Dass die ist eben über die einzige produktivistische Gesellschaft auf Gottes armer Erde. Und das tut ihr nicht gut. Ja. Also produktivistisch ist natürlich auch ein polemischer Begriff dabei, ne? Also das muss man ja sagen. Also ich würde sagen, der kommt nicht von ungefähr von einem Habermas, ne? Also ich glaube, der hat das gemacht, ja, also der hat ja doch dem Marx ein produktivistisches Paradigma oder so etwas vorgeworfen. Und ich glaube, mit dieser Polemik will man sich einfach dieses Problems entledigen, dass man erklären können muss, wie kommt man denn von der einen Gesellschaft zur anderen? Wie, was ist denn das Grundlegende? Wenn nicht das Primäre, also dann ist es was, die Religion oder das Denken? Oder, also, und wo kommt das dann her? Also fällt das vom Himmel? Das ist halt das. Und die Idee ansonsten ist ja, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Arten und Weisen der Produktion, die sind immer schon gesellschaftlich natürlich, die werden mit bestimmten Mitteln gemacht, die werden auf eine bestimmte Art und Weise, in einer bestimmten Art und Weise der Kooperation gemacht und aus diesen Verhältnissen entspringen dann auch die Herrschaftsverhältnisse, ne? Also weil es dann bestimmte Leute gibt, die sich das Produkt aneignen können und so, ne? Also was weiß ich, im Feudalismus eben die Feudalherren, vorher irgendwann irgendwelche Priester oder so. Ansonsten ist das halt das alles nicht erklärbar. Sonst ist man sozusagen bei einem Nebeneinander von irgendwelchen Gesellschaftsformationen. Dann kann man halt zum Beispiel einen Paradigmenwechsel sagen, mit dem aber, glaube ich, nichts erklärt ist. Ich glaube eben nicht dran, dass du den Übergang von Gesellschaftsformationen über dieses Produktivitäts- und Paradigma erklären kannst. Das Römische Reich ist nicht untergegangen, weil die Produktivkräfte über dieses Niveau hinausgegangen sind. Das ist eine Problematik, die ist genuin kapitalistisch. Also die Übergänge in der Geschichte, die kannst du nicht mit diesem Paradigma erklären. Das ist geschichtsphilosophischer Quatsch, was Marx da macht. Das ist aber auch eine Debatte, glaube ich, die das nochmal sprengen würde hier. Und die, glaube ich, ja auch sehr weit in die Grabenkämpfe der Linken zurückreicht. Aber nichtsdestotrotz verbirgt sich ja drin eine Frage um Herrschaftsverhältnisse, um die Frage der Strukturierung von Gesellschaft. Und die hat ja etwas damit zu tun, wie die Arbeit irgendwie gesellschaftlich verteilt wird. Wie die Herrschaftsverhältnisse sich ausbilden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja dein Argument, es gibt sozusagen dort in anderen Gesellschaftsformen, die nicht kapitalistisch sind, bestimmte direkte Herrschaftsverhältnisse, die die Arbeit so einrichten, dass es zum Vorteil derjenigen Person ist, die das so eingerichtet haben. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du widersprechen würdest. Da würde ich nicht widersprechen, sondern die mittelalterliche Zunftordnung, die strukturiert die Arbeit. Und im Kapitalismus ist es umgekehrt, da strukturiert die Arbeit die Gesellschaft. Na, und ich würde eben sagen, also was weiß ich, eine mittelalterliche Zunftordnung ist eben Ausdruck von Produktionsverhältnissen. Ne? Also die ist halt sehr gut geeignet, diese Produktionsverhältnisse zu organisieren. Ne? So könnte man das halt sagen. Also es ist andersrum gedacht. Und die spannende Frage ist ja eigentlich dann, was heißt das für den Kapitalismus, diese Analyse? Also wenn wir diese Position haben, auf die Arbeit gucken und ja irgendwie auch sich das heute so ein bisschen dreht um die Befreiung der Arbeit oder von der Arbeit, je nachdem, was bedeutet das, wenn man jetzt diese unterschiedlichen Analyserahmen quasi auf die Arbeit im Kapitalismus wendet, auf die Befreiungsperspektive. Ich will ja keine Arbeit befreien. Ne? Also nein, ernsthaft, also es ist wirklich ein wichtiger Unterschied, weil es ist ja doch ein Unterschied, ob man sagt, man will die Arbeit befreien oder die arbeitenden Menschen sollen sich befreien. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und dafür, denke ich, braucht man halt bestimmte Fähigkeiten. Also ich meine, da kommen wir ja nicht dran vorbei, dass wenn wir den über den Kapitalismus hinaus kommen wollen, auch weiterhin die Produktion organisieren müssen. Und das müssen wir wohl und übel lernen. Und ich denke, das ist halt was man auch innerhalb des Kapitalismus lernt. Also ich meine, wir organisieren ja mittlerweile als lohnabhängig Beschäftigte auch in unserer blöden Lohnarbeit schon ständig uns selbst, meinetwegen in Teamarbeit oder so, und brauchen da eigentlich keine Chefs für oder sowas. Ne? Also das sind Dinge, die man auch schon im Kapitalismus lernt, die man dann als Fähigkeiten mitnehmen kann. Das Argument von dir siedelt jetzt ja, wenn man jetzt nochmal das Kapital vor Augen hat, dort gibt es da eben die Zirkulationssphäre, wo die Waren ausgetauscht werden, dann gibt es die Produktionssphäre der Fabrik, wo die Arbeiter eben unter dem Kommando des Kapitals zusammengepfercht sind und diese Fähigkeiten eigentlich durch das Kapital ja usurpiert werden und dadurch so zusammengesetzt werden, aber natürlich auch eine Befreiungsperspektive dann drinne steckt, so genau. Wie du das skizziert hast. Das ist schon beides. Also ich meine, das mit der Fabrik und so, das ist jetzt so ein Bild, wir sind da ja vielleicht ein bisschen drüber hinaus, aber gut. Genuin von der marxischen Struktur machen würde, dann würde dein Argument ja eher auf dieser Zirkulationsebene liegen, ne? Dass lauter unabhängige Privatpersonen irgendwie unbewusst ihre Arbeit vergesellschaften und dadurch die Arbeit zu einem gesellschaftsstrukturierenden Prinzip wird. Dass man das vielleicht nochmal herausarbeiten kann, was da die Unterschiede sind eigentlich der Aneignung. Also mir schien bei dir in der Aneignung der Arbeit geht es eher um diese kooperativen Fähigkeiten, die im Produktionsprozess selber stehen. Und bei dir ging es ja eher um so eine gesellschaftliche Formseite, die noch viel weiter darüber hinausgeht, die auf dem Markt stattfindet und so weiter. Die auch auf dem Markt stattfindet. Aber mir geht es beim Arbeitsbegriff, du hast das Spezifische ja in der Lohnarbeit verortet. Ich würde den Arbeitsbegriff im Kapitalismus nicht auf die Lohnarbeit eng führen, sondern erstmal auf die Erwerbsarbeit überhaupt. Und Herrschaft fängt dann an bei dir mit dem Kapital. Also dass eben das Kapital als Macht die Arbeitskraft sich aneignet und ausbeutet. Das Problem gibt es natürlich. Nur ich würde eben eine Etage tiefer gehen. Und eben auch die Beziehung schon des Arbeiters zu seiner eigenen Arbeitskraft zum Thema machen. Da ist es eben auch eine instrumentelle Beziehung, die ich zu meinen eigenen Fähigkeiten entwickle. Und das macht eben, hat was mit dieser synthetisierenden Funktion der Arbeit zu tun. Nämlich, das ist die Zugangspforte, um überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, um mir Gebrauchsgüter zu verschaffen. Und da drin steckt schon die Selbstinstrumentalisierung. Die kommt nicht einfach nur außen äußerlich durch die kapitalistische Herrschaft, sondern die kapitalistische Herrschaft ist eigentlich schon die Art und Weise, in der steckt die schon drin, in der die diese Rolle, die Arbeit hat, eben als Syntheseprinzip. Naja, aber diese Äußerlichkeit, die man zu seinen eigenen Fähigkeiten hat, die kann es ja nur geben, wenn ich meine Arbeit als wenn ich meine Arbeitskraft als Ware verkaufe. Das ist ja der Grund davon. Ich kann mich natürlich entscheiden, das nicht zu tun, aber dann ist halt schwierig. Die hast du auch schon, wenn du nicht die Arbeitskraft als Ware verkaufst, sondern Waren produzierst, als Selbstständiger oder so. Das ist dieselbe Nummer. Also du arbeitest nicht, weil du Bedürfnisse befriedigen willst, sondern weil du damit eben abstrakten Reichtum produzieren willst, Tauschwert dir beschaffen. Also diese Konstellation, die liegt dem Kapital schon zugrunde. Okay, verstanden. Also weil das natürlich warenproduzierende Gesellschaften vorher gab. Historisch, sondern logisch. Meinst du logisch? Also dass die Ware schon das Problem ist und nicht erst das Kapital, sondern die Warenform des gesellschaftlichen Reichtums und die Einheitlichkeit der Tätigkeitsform, das gehört zusammen. Eine Gesellschaft, die eine einheitliche Reichtumsform hat, eine vorkapitalistische auch nicht und eine freie Gesellschaft erst recht nicht, die hat auch keine einheitliche Tätigkeitsform, sondern nur konkrete. Na gut, also ich würde dir natürlich nicht widersprechen, dass die Ware dem zugrunde liegt. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist dann doch zu sagen, ja, wem gehören denn halt auch meine Fähigkeiten? Und das ist doch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ja. Also vor allen Dingen, weil die eigenen produktiven Kräfte, wenn das Kapital überhaupt nur dafür sorgen kann, dass ich Produktionsmittel habe, dass ich mit Leuten zusammenkomme, mit denen ich zusammenarbeite, dann sind sowohl meine eigenen persönlichen Fähigkeiten, die ich darin gewinne und so weiter, als auch die Produktivkraft, die sich daraus ergibt, dass ich mit anderen zusammenarbeite, gehören mir ja dann nicht. Die gehören dem Kapital. Also die erscheinen auch als Produktivkräfte des Kapitals. Also sind wir vollkommen äußerlich dann, ne? Obwohl es was Eigenes ist. Und das ist halt ja mein Punkt. Ja. Das mag schon sein, dass ich mich auch vorher schon, also auch ob logisch oder historisch zu meinen eigenen Fähigkeiten instrumentell verhalten mag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alle jetzt mitgekommen sind mit dem logisch, historisch und so weiter und so fort. Das sind auch nochmal, glaube ich, sehr komplexe Debatten über die Interpretation des Kapitals selbst, die sich dann hier in den unterschiedlichen Begriffen von Produktion oder eben Arbeit auch spiegeln. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir das jetzt so super doll vertiefen, weil wir da, glaube ich, erstmal auch nochmal sicherstellen müssten, dass alle das Kapital gelesen haben, wissen, was diese 150-jährigen Diskussionen darüber sind. Aber mich würde trotzdem nochmal die Perspektive einer emanzipatorischen Bewegung in Bezug auf diesen produktiven Gesamtzusammenhang Menschheit interessieren. Wie geht der vonstatten? Was soll sich da angeeignet werden? Was soll sich verändert werden? Und das, glaube ich, wäre nochmal sehr interessant, auch nochmal in Bezug auf die Natur zu diskutieren, weil ihr habt ja da auch sehr unterschiedliche Positionen angerissen. Du zumindest hast so eine Position, die ich noch gar nicht richtig greifen konnte, wo Produktion scheinbar irgendwie was herstellen, etwas tätig sein ist. Und du hattest aber schon einen sehr dezidierten Zweckbegriff auch damit zu tun, und der da drinnen liegt in der Tätigkeit im Tun, dass etwas hergestellt werden soll, dass daraus auch sich Geschichte ergibt. Und damit, wenn man das jetzt ganz doll überspitzen will oder so, man ja sagen könnte, dass die Menschheit da drin so zu einer riesigen Aktiengesellschaft wird, die quasi die Natur ausbeutet, das ist ja ein Problem, was da irgendwie in diesem Zweckbegriff zumindest angelegt ist, würde ich jetzt so sehen. Und wenn man es bei dir zuspitzen würde, ist eigentlich völlig unklar, was da getan werden soll und wieso und warum und was dann eigentlich überhaupt noch der Sinn und Zweck unserer Existenz in der Auseinandersetzung mit der Natur ist. Und in diesen zwei Seiten spiegeln sich, glaube ich, und du hattest das ja auch schon angedeutet, natürlich auch nochmal die Geschlechterverhältnisse ganz extrem mit. Weil dieser Telos oder zweckgesetzte Auseinandersetzung mit der Natur natürlich so einen bestimmten männlichen Charakter auch hat. Und das müsste ja in der Befreiung irgendwie mitreflektiert werden als Problem. Ja. Wie würdest du also das mit stellen? Dem, also der Zweckbegriff hat erstmal selber ein Problem, nämlich der muss was Allgemeines, was ich mir so vorstelle, ne, also ein, ist ja im Allgemeinen kein Begriff, sondern eher eine Vorstellung davon, was ich tun möchte, auf etwas Einzelnes beziehen. Das heißt, der Zweck geht sowieso nie in dem auf, was ich als Resultat habe. Das ist, wenn ich irgendwas einfach so für mich mache, ist das meistens kein großes Problem, aber gesamtgesellschaftlich ist das ein Problem, weil alle so ihre Zwecke verfolgen, die alle so ein bisschen verfehlen und dann unbewusst eine wie auch immer geartete Entwicklung machen. Und dadurch wird das Ganze halt unbeherrscht. Ne? Also, und die Idee müsste doch sein, zu sagen, okay, wenn das denn so ist, also wenn das grundsätzlich so ist, würde zu der Aneignung meiner Tätigkeit gehören, dass ich mir bewusst bin, dass ich alle möglichen Wirkungen mit dem, und zwar auch gesamtgesellschaftlich, mit dem hervorrufe, was ich tue. Ne? Wir sprechen ja gerne von Nebenwirkungen, aber es ist ja natürlich Quatsch, gehört halt einfach zu den Wirkungen von dem, was ich tue. Also das heißt, im Zweckbegriff liegt in der Tat schon ein Problem, würde ich sagen. Ne? Und wenn ich mir das aneignen will, dann muss ich lernen, damit umzugehen, dass es eben so ist, dass meine Zwecke nicht eins zu eins umgesetzt werden. Und muss halt versuchen, das möglichst nah aneinander zu bringen. Also würde schon sagen, diese Befreiungsperspektive ist halt auch ein Lernprozess. Also Entwicklung von Fähigkeiten, und das gehört eben dazu. Und wie genau der Übergang vom Kapitalismus in eine befreite Gesellschaft ist, naja, gut, da fehlt mir ehrlich gesagt die Glaskugel, aber in meiner, also wenn ich mir das vorstelle, ist es eben so, dass die Voraussetzung natürlich ist, dass sich die arbeitenden Menschen organisiert mit diesem Problem auseinandersetzen und mit dem Problem, dass ihre Produkte ihnen nicht gehören. Also das heißt, mit dem Kapital auseinandersetzen. Also das ist im Endeffekt natürlich Enteignung der Enteigner. Aber wie das dann konkret vonstatten geht, weiß ich nicht. Natürlich nicht. Hm. So. Und dann natürlich, wenn mal dieser Schritt gemacht wäre, dann würde man halt nicht sagen, so jetzt ist alles super. Dann entstehen ja tausend andere Probleme, die unter anderem darin bestehen, dass man vielleicht immer noch bestimmte Sachen nicht beherrscht, die man selber tut, und das dann aber ganz anders angehen könnte, ne? Weil man halt nicht mehr dieses Problem hat, dass die Zwecke so gesetzt werden im Normalfall, dass das Kapital vermehrt wird. Ne? Also was weiß ich, man verdient halt zufällig gerade mit Autos herstellen sein Geld, stellt sehr, sehr viele Autos her und muss dafür halt Rohstoffe ohne Ende ausbeuten. Das Problem hätte man dann so nicht mehr. Ja. Okay, dann hätte man quasi so die Möglichkeit von so einem reflektierten Zweckbegriff, sage ich mal, der sich in so einem Gesamtsubjekt ausdrückt. Ja, Selbstbeherrschung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff dabei, weil die Unbeherrschtheit eben das Wichtige ist an diesen Verhältnissen, in denen wir bis jetzt leben, und im Kapitalismus halt umso schlimmer, weil er halt auch diese Dynamik entwickelt. Ja. Aber das wäre gerade so ein Punkt, den du, glaube ich, nicht kritisieren würdest, weil das in diesem Arbeitsbegriff natürlich mit drin steckt, diese Zweckgerichtetheit. Aber wenn man das rausstreicht, kritisiert, was bleibt denn dann eigentlich noch als Sinn und Zweck in dem Sinne von unserer Auseinandersetzung mit der Natur? Also ja, ich würde den Zweckbegriff erst einmal bei den schon einhaken. Da war mal das, was du sagst, ein bisschen zu verwaschen. Also die Tatsache, dass wir Zwecke uns setzen und die möglicherweise nicht erreichen. Zwingen. Zwingenderweise nicht erreichen, halte ich nicht für das große gesellschaftliche Problem. Das ist im Alltag so. Sondern, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo kapitalistische Verwertung Selbstzweck geworden ist. Also da haben wir eben nicht Zweck, sondern Selbstzweck. Und auch nicht das Problem, dass wir diesen Kontext nicht beherrschen oder eben nicht das passiert, was wir denken, sondern dass er uns beherrscht und dass wir selbst Sachen, bei denen uns völlig klar ist, was die negativen Folgen sind. Denke nur eben an dieses ganze Problem der Naturzerstörung, trotzdem auf die Waren zurasen, weil eben diese Ökonomie, die uns beherrscht und die Ebene, die halte ich eben für wesentlich zu problematisieren, also diese Selbstzweckhaftigkeit, die eben nicht erst die im Kapital kulminiert, aber eben schon angelegt ist in dieser Trennung eben die Ware. Wir vermitteln uns nicht als Menschen übereinander, sondern indem wir Waren produzieren, also wo die Wirtschaft eben diese Synthese- und Vermittlungsfunktion gekriegt hat. Und das halte ich eben für einen zentralen Punkt. Und der logisch vorgeschaltet ist dem Problem des Kapitals und der Ausbeutung, die dann Erscheinungsformen sind. Okay. Das ist einfach tiefer gelegt. Also die Probleme, die existieren natürlich alle, die du benannt hast. Gibt es aber eine Etage drunter. Naja, ich habe eben halt auf dieses Problem mit dem Zweck eben geantwortet. Aber natürlich, also die Selbstzweckhaftigkeit der Kapitalverwertung, das ist ja nun eben die Unbeherrschtheit der Verhältnisse. Ne? Also, aber das gibt es ja nicht erst seit es das Kapital gibt, die Unbeherrschtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also die Menschen, die mag sein, dass es Menschen gibt, die über andere Menschen herrschen, aber sie beherrschen nicht ihre eigene Herrschaft zum Beispiel und die Gesamtverhältnisse. Also das ist sozusagen nicht spezifisch für den Kapitalismus, aber es gewinnt halt durch diese Selbstzweckhaftigkeit der Kapitalverwertung eine völlig andere Dimension, eine andere Dynamik, die halt diese zerstörerischen Folgen hat. Das ist definitiv so. Also da würde ich dir überhaupt gar nicht widersprechen. Na, da habe ich ja Glück. Das siehst du mal. Sehr gut. Dann mich würde noch als letztes vielleicht die Frage interessieren, was tun wir denn eigentlich, wenn wir nicht arbeiten in einem Verein freier Menschen? Was man da tut, alles Mögliche. Aber ich weiß nicht, das Argument zum Beispiel von Daniel war ja, wir brauchen diesen Arbeitsbegriff, um eine bestimmte Entwicklungsperspektive auch zu haben in der Geschichte und so. Würde ja dann wegfallen. Und ich glaube, dann geht es auch rüber an ganz breite irgendwie geschichtsphilosophische Fragestellungen. Ja. Was sind wir dann? Oder was wollen wir sein? Oder ist das einfach kontingent oder gibt es sich dann schon? Das ist dann eine Frage der Entscheidung der Menschen, was sie wollen. Also, dass es eine historische Dynamik gibt, das halte ich auch für Spezifikum des Kapitalismus. Und nicht für ein Grundmerkmal, was man durch die Geschichte durchziehen kann. Und die eine freie Gesellschaft sehe ich nicht als eine, die einer bestimmten Zwangsdynamik unterliegt. Ja, Zwangsdynamik wäre auch ärgerlich bei einer, bei einer freien Gesellschaft. Ja. Aber gut, aber tatsächlich, ja, ich glaube, da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir uns deutlich unterscheiden. Also ich sagen würde, naja, eine Entwicklungsdynamik, die sich aus der Tätigkeit der Menschen ergibt, gibt es halt durch die gesamte Geschichte und die wird es auch sicherlich weitergeben, weil wir uns weiterhin mit der Natur und mit uns selber und mit unseren Mitmenschen auseinandersetzen. Was wir dann konkret tun, gut, das wird sich zeigen. Ich hoffe, Gutes und Schönes. Und sicherlich sehr viel weniger Zeit werden wir wahrscheinlich darauf verwenden, bloß notwendige Sachen zu machen. Ja? Also ich sage das jetzt mal so flapsig, aber halt Dinge, die einfach nur der bloßen Reproduktion dienen oder so. Ne? Okay. Ja, und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, so, dass all diese Fragen ganz eng verknüpft sind mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und der sozialen Bewegung insgesamt, mit der Stellung, die man zum marxischen Werk einnimmt, mit der Stellung, die man überhaupt auch zum europäischen Denken insgesamt einnimmt und der Frage der Philosophie und darüber hinaus. Und darin spiegeln sich auch ganz viele unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, es gibt auch noch ganz schön viele Fragen, die da offen sind, um vielleicht auch die Argumente, die jetzt hier ausgetauscht worden sind, verständlicher zu machen. Deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir eine Pause machen, dass ihr das nochmal sammelt und dass wir dann in der Diskussion versuchen, nochmal das, was unklar ist, vielleicht aufzulockern, aufzulösen, gucken, aus welcher spezifischen Interpretation das sich ergibt, ob man sich da jetzt aufs marxische Früh- oder Spätwerk bezieht, was das mit unterschiedlichen Fragestellungen oder Hegel zu tun hat, genau. Dass da vielleicht nochmal so ein paar Türen geöffnet werden, wo man sich da dann vertiefend, glaube ich, selber nochmal oder in eigenen Diskussionskreisen mit diesen Arbeits- und Tätigkeitsfragen auseinandersetzen kann. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Viertelstunde Pause. Reicht euch das? 2 Zigaretten, ne? Genau. Dann machen wir einfach so 8:50 weiter. In etwa. Genau. Und dann gibt es noch jemand, der noch was sagen möchte. Ich möchte hier einen Applaus reinbrüllen. Wollte noch jemand was vorstellen? Das